berühmte Einfach nix. nur laufen Es lassen. wird nicht geschnitten. Ob da erlöscht jetzt nicht unsere gute Aufnahme? Ne, ich denke, das ist ein anderes Band. Soll die Ach, andere wer weiß nehmen? Nicht. Wie, na, vielleicht. Ach, soll die draufbleiben, die andere, ja? Sag mal, willst du die drauf behalten, die andere? So, wir müssen jetzt noch, ja, ich guck jetzt erstmal. Schon wieder, ich muss über nie mehr ins Band angehen. Ja, mach doch, genieße doch. Nee, genieße doch. Scheißdreck, ey. Ja, wieso das denn? Hat er denn nur? Ist er denn schon in der Mache? Er macht schon, ne? Du guckst doch nur mal die Tür dazu. Sagst du uns mal die Uhrzeit immer, Tomate? Ab jetzt 30 Minuten. Ab jetzt 30 Minuten. Ja, mach doch mal die Tür zu, es zieht nämlich. Dann hab ich kalt hier drin. Mutter, mach doch mal die Tür zu. 10, 20, 10 vor. 10 vor müsste das Band zu Ende sein. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Müssen wir erst noch ein bisschen reden? Ja, jetzt sollen wir ja 30 Minuten mehr machen. Was sollen wir denn? Eigentlich. 30 Minuten. Erstmal die Tomate knallen nicht den Äumel zu früh. Ach, zu früh. Hat er noch nicht gehört. Ich meine, wenn er nicht knallt. Knallen. Nicht knallen. So, zum ja? Schluss. Dann zum wisst Schluss. Ihr, dass die 30 Minuten mehr sind. Ich krieg den nicht tot nachher da. Vorsichtig mit den Kabeln. Dabei wollten wir Playback spielen jetzt mit Kopfhörern. Quatsch, das ist doch Blödsinn. Ja, ne? Playback hat noch genug, meinst du? Playback. Die Spur einer Karawane in der Wüste vergeht wie die des Vogelfluges in der Luft und der Fische im Stück Wasser. Es fehlen die ersten 6 cm. Fehlen jetzt. Wer da hinten abgebrochen, der fällt mit 7 an, ja? Echt. Die Spur einer Karawane in der Wüste vergeht wie des Vogelfluges in der Luft und der Fische im Wasser. Öldi, Söldi, Ribbedi, Knoll, Ribbedi, Ribbedi, Knoll. Wenn das Hütte so wieder geht, dann werde mir noch doll. Öldi, Söldi, Ribbedi, Knoll. Steck ihn nicht rein jetzt. Na, dran? Oh, das ist viel zu kurz. Sag mal, kannst du mal reinstecken? Kannst du mal reinstecken lassen? Kannst du mal reinstecken? Der Fresssack hier. Auch okay. Nee, nee. Wo rein? Günther, wir machen Kekse auf. Nur damit du quasi. Steck ihn rein. Die Kekse sind schon so mulmig. Ja. Willst du mich hier elektrisieren oder was? Öldi, Söldi, rübe die Knoll. Kann man jetzt schon benutzen? Darf man schon? Ja, wenn ich anfühle, gibt Windgeräusche. Was ist denn da drin? Mensch, meine Haare trocknen. Gibt's nur eins, Lars. Viel Hall drauf. Sag mal, die riechen aber gut. Lass mal, die schmecken lass mal, besser, sind Weihnachtskekse. Sind Weihnachtskekse, sind Eier drin. Deswegen haben wir hier oben so einen Zwischenraum, dass man da... Aus dem Geruch raus. Günther? Günther, durch den Schlitz kommen Kekse. Greif zu. Wenn er dran ist, wieder zurückziehen. Ich hab einen Stand, läuft schon. Nee, das ist alles perfekt. Ernsthaft. Okay. Stimmt ihr ein? Ah.